Verkaufserfolge zwischen Zufall und Planung. Guten Tag, ich habe von Ihren Produkten und glänzenden Leistungen gehört. Genau das ist es, was ich suche. Lassen Sie uns doch einen Termin vereinbaren. Einige Verkäufer und insbesondere solche, denen es gelingt, ein gutes Empfehlungsmarketing aufzubauen, haben es tatsächlich schon erlebt, dass sich ein Kunde in derartiger Weise an Sie wendet. Und es wäre zu schön, wenn sich solche glücklichen Fälle häufiger einstellen würden. Die Realität im Verkauf und insbesondere in der Neukundengewinnung sieht dabei meistens leider ganz anders aus. Zu viele Verkäufer bauen noch immer allein auf die Werbung oder hoffen, dass sich ihre guten Leistungen schon herumsprechen werden. Und sowohl mit einer zielgerichteten Werbung als auch mit einem guten Empfehlungsmarketing lassen sich natürlich neue Kunden gewinnen. Die Frage ist nur, können Sie es sich wirklich leisten, auf Akquise zu verzichten? Sicher nicht. Wohl kaum ein erfolgreicher Verkäufer hat seine herausragende Position dem Zufall oder einigen glücklichen Umständen zu verdanken. Der Erfolg wurde in den meisten Fällen hart erarbeitet. Zu dieser Arbeit zählt ganz eindeutig die Neukundengewinnung durch Akquisition. Herkömmliche Werbung verläuft meist nach dem Gießkannenprinzip. Die entsprechenden Botschaften werden hier sehr weit gestreut und einige der Adressaten werden sich auch tatsächlich angesprochen fühlen und schließlich sogar zu neuen Kunden werden. Wirkungsvolle Werbung ist allerdings meist sehr kostspielig. Gerade kleinere Unternehmen haben hier nicht die Möglichkeiten, mit groß angelegten Kampagnen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und der größte Teil der Werbemaßnahmen versickert, ohne überhaupt eine Wirkung zu zeigen. Dennoch setzen viele Verkäufer lieber auf Werbung als auf Akquise. Denn Werbung ist zunächst anonym, ein direkter Kundenkontakt findet hier nicht statt. Als Verkäufer, so die verfehlte Annahme, können Sie sich zurücklehnen und brauchen nur noch zu warten, dass die Kunden zu Ihnen strömen. Auch beim Empfehlungsmarketing, mit dem effektiv und kostengünstig sehr gute Ergebnisse erzielt werden, wird der Verkäufer nicht ins kalte Wasser geworfen. Hier werden die guten Kontakte zu bereits vorhandenen Kunden genutzt, um neue Kunden zu gewinnen. Kein vernünftiger Verkäufer würde jemals auf die Werbung und schon gar nicht auf das Empfehlungsmarketing verzichten wollen. Etwas anders verhält es sich bei der Kundenakquisition. Schon das Wort Akquise lässt so manchen Verkäufer einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Denn hier kann man sich weder auf die Anonymität der Werbung noch auf bereits bestehende Kontakte zurückziehen. Akquisition ist die aktive Ansprache uns persönlich meist unbekannter und völlig fremder Menschen. Viele Verkäufer versperren sich deshalb dagegen, konsequent neue Kunden zu akquirieren. Für die einen ist Akquise die höchste Kunst und sogar die Königsdisziplin des gesamten Verkaufsprozesses, während andere darin kaum mehr als nur lästige Klinkenputzerei sehen. Sucht man das Gespräch mit Verkäufern und fragt sie nach ihren persönlichen Erfahrungen, fällt sehr schnell Folgendes auf. Verkäufer, die viel, regelmäßig und konsequent akquirieren, sind geradezu fasziniert von den Erfolgen ihrer aktiven Kundenansprache. Diejenigen aber, die sehr wenig und nur sporadisch akquirieren und sich insgesamt davor drücken, auf potenzielle Kunden zuzugehen, finden immer wieder tausend Gründe, keine Akquise zu betreiben. Hier besteht also eine sehr deutliche Diskrepanz zwischen der subjektiven Wahrnehmung und der Realität, wie sie sich erst zeigt, wenn regelmäßig akquiriert wird. Und tatsächlich halten sich in puncto Akquisition hartnäckig falsche Annahmen und Vorurteile. Dagegen steht die Erfahrung erfolgreicher Verkäufer, die wissen, dass die Kunden eben nicht von selbst kommen. Es ist und bleibt eine der wesentlichen Aufgaben des Verkäufers, sich nach neuen Kunden aktiv umzusehen. All ihr Fachwissen, ihre gesamten Leistungen und die besten Angebote nützen nichts, wenn keine Kunden kommen. Hier in aller Ruhe abzuwarten, dass sich ihre guten Leistungen schon herumsprechen werden, kann nicht der richtige Weg sein. Wer sich dauerhaft auf dem Markt behaupten will, kommt unter anderem an der gezielten Kundenakquisition einfach nicht vorbei. Für viele Verkäufer ist der echte Durchbruch erst mit einer konsequenten Akquisition gekommen. Dies kann jedoch nur im Zusammenspiel von Mut, Ausdauer, Engagement und einer systematischen Planung gelingen. Vereinzelte und zögerliche Aktivitäten ohne System führen hier nur selten zum Erfolg. Welche Methoden Sie auch immer zur Neukundengewinnung praktizieren, die Akquise bleibt eins der einfachsten Mittel, um den Kundenkreis zu erweitern. Der Verkäuferberuf lässt sich keinesfalls auf das Verkaufsgespräch im Kundendialog reduzieren. Ihr Erfolg wird in gleicher Weise von Ihrer Fähigkeit bestimmt, neue Kunden zu aktivieren. Und die Wahrheit ist, neue Kunden muss man suchen. Die Kundenakquisition ist dabei mehr als eine lästige Pflichtveranstaltung. Sobald vorzeigbare Resultate auf dem Tisch liegen, wird sie den oft herbeizitierten negativen Beiklang sehr schnell verlieren. Solche Resultate in Form von neuen Kunden sind hier überaus realistisch, insbesondere dann, wenn Sie Ihre Aktivitäten strategisch vorbereiten und Ihre Kunden sehr zielgerichtet ansprechen. Das Ziel ist es, wirklich passende Kunden zu suchen, diese zu überzeugen und sie zu Neukunden zu machen. Die Akquise bietet dabei gegenüber anderen Wegen der Neukundengewinnung einen enormen Vorteil. Sie können bei niedrigen Kosten mit überschaubarem Zeitaufwand eine maximale Wirkung erzielen. Hier liegen große Potenziale und enorme Chancen, die in vielen Fällen nicht konsequent genutzt werden. Triftige Gründe, die gegen diese sehr effektive Form der Neukundengewinnung sprechen, gibt es letztendlich nicht. Zumindest dann nicht, wenn Sie systematisch vorgehen, typische Fehler bei der Akquisition vermeiden und die eigenen Ängste und Vorbehalte überwinden, die Sie daran hindern, überhaupt einen Anfang zu machen.